Ich mache alles mit Musik, ich mache alles mit Musik. Es ist das Schicksal aller Frauen, sich zu erobern der Männerbund. Doch sag ich ihnen in Vertrauen, so wie ich es mache, ist keine Kuh. Ich habe jeden netten Mann, wenn ich nur möchte, Glück. Und das fang ich ganz einfach an. Ich mache alles mit Musik, ich bin gewiss nicht raffiniert. Ich hab nur einen Trick, der jeder Mann sofort verführt. Ich mache alles mit Musik, ich stich mich in dein Herz hinein mit einer Melodie. Dann sieht ganz von selber ein, dass verliebt werde wie noch nie. Und so hab ich bei jedem Mann, wenn ich nur möchte, Glück. Ich singe hin und lächel an, mache alles mit Musik. Und so hab ich bei jedem Mann, wenn ich nur möchte, Glück.